Kapitel 4. James Henry Trotter hielt die Tüte mit beiden Händen fest und starrte den alten Mann an. »Jetzt brauchst du nur noch Folgendes zu tun«, sagte der alte Mann. »Nimm einen großen Krug voll Wasser und schüttel all die kleinen grünen Dinger hinein. Dann rupfst du dir 10 Haare aus und lässt sie ganz langsam eines nach dem anderen hineinfallen. Dann geht's los.« Ein paar Minuten später fängt das Wasser an, wie wild zu blubbern und zu schäumen, und dann musst du es ganz schnell trinken, den ganzen Krug voll in einem langen Zug. Du wirst fühlen, wie es auch noch in deinem Magen weitergluckert und der Dampf steigt aus deinem Mund. Dann erlebst du wundervolle, unglaubliche und fantastische Dinge und du wirst in deinem ganzen Leben nie wieder unglücklich sein. Jetzt bist du sehr unglücklich, nicht wahr? Du brauchst es mir nicht erst zu erzählen. Ich weiß alles. Nun lauf und mache alles genau so, wie ich es dir erklärt habe. Und verrate deinen beiden grässlichen Tanten kein einziges Wort davon, hörst du? Kein Sterbenswörtchen. Und pass auch gut auf, dass die kleinen grünen Dinger dir nicht entwischen. Denn wenn sie dir entkommen, dann wirkt ihr Zauber bei jemand anderem und nicht bei dir. Und das wäre dir gar nicht recht, nicht wahr? Sie verleihen ihre Zauberkraft demjenigen, dem sie zuerst begegnen. Ganz gleich, wer das ist. Ein Mensch, ein Tier, ein Baum oder ein Insekt. Also halte die Tüte gut zu und zerreiße sie auch nicht. Jetzt lauf und beeil dich. Warte keine Minute damit. Es ist Zeit. Damit wandte sich der alte Mann um und verschwand zwischen den Lorbeerbüschen.